Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, offene Sendung für alle eure Themen. Und ich möchte mich gerne mit euch unter anderem unterhalten mit Leuten, die schon mal Live Love gemacht haben. Was ist Live Love? Die, die es gemacht haben, wissen Bescheid und die werden uns das nachher hoffentlich erzählen und erklären. 0130 29 11 Telefonnummer, Faxnummer 0130 11 51 22. Erster Anrufer heute Nacht, Alexander, 15 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Alexander, hi. Ja, also bei mir geht es um Folgendes. Ja. Ich ziehe mir mit einem Kumpel öfters, aber am Wochenende meistens, Bilder, genauer ein paar Pornobilder aus dem Internet runter. Mhm. Runter oder rein? Ja, runter, also aus dem Internet runterladen. Ja, und die druckt ihr dann aus, oder was? Nee, Ausdruck nicht, so am Bildschirm angucken. Mhm. Ja, und unser Problem war halt, heute haben wir uns wieder welche angeguckt. Mhm. Und, also ich mit dem Kumpel, und auf einmal kam meine Mutter halt ins Zimmer rein. Mhm. Hat das wohl gesehen, wir haben natürlich direkt den Monitor ausgeschaltet. Mhm. Aber das Ganze sah wohl ein bisschen hektisch aus, wie wir das so gemacht haben, vielleicht ein bisschen verräterisch. Ja. Und meine Mutter hat auch nichts gesagt, hat direkt wieder umgedreht und ist wieder rausgegangen. Mhm. So, und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, da könnte vielleicht was aufgeflogen sein. Sie ahnt, was ihr dann macht. Ja, genau. Vielleicht. Kann es sein, dass sie vielleicht doch einen kleinen Blick erhascht hat? Ja, das kann gut sein. Also wenn man bei mir ins Zimmer reinkommt, sieht man auch direkt auf dem Monitor mhm. drauf. Du deutest ihr Verhalten auf jeden Fall so in diese Richtung. Ja, genau. Ich ahne halt, dass sie etwas bemerkt haben mhm. könnte. Ich muss dich natürlich darauf aufmerksam machen, dass du mit deinen zarten 15 Jahren so etwas nicht angucken darfst. Ja. Ja, ist dir klar? Ja, ist logisch. So. Im Internet ist es natürlich sehr leicht, da ranzukommen. Ja. Jetzt ist die Mama ist wortlos rausgegangen, kommentarlos. Ja, genau. Und dann danach, wie ging es dann weiter? Wann war das? Um wie viel Uhr? Das war heute Nachmittag, so 17 Uhr. 17 ungefähr. Uhr. Wie war denn die Stimmung beim Abendbrot? Also ich war heute Abend nicht mit meinen Eltern zusammen. Aha. Abend. Ich war halt den ganzen Abend auf meinem Zimmer. Meine Eltern waren heute Abend auch noch weg bei Bekannten. Ja. Und deswegen habe ich sie auch danach gar nicht gesehen. Also meine Mutter auf jeden Fall nicht. Meinst du denn, dass sie dich da doch nochmal drauf anspricht? Oder ist ihr das peinlich? Ich weiß, ich warte einfach mal ab, was morgen oder morgen früh mhm. passiert. Und ich weiß auch gar nicht dann, was ich dazu sagen soll. Genau, das wollte ich ja fragen. Wenn sie sagt, wenn sie dich konkret fragt, hier guckst du dir da Pornos an, was sagst du dann? Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich bin mhm. ratlos. Mhm. Und vor allem, mein Freund meinte auch direkt zu mir, ich solle ihn aus der Sache heraushalten. Der Feigling. Ich sollte die Schuld auf mich alleine nehmen. Die feige Socke. Ja, weil er hat halt keine Lust, dass meine Eltern, seinen Eltern was sagen. Nehmen wir mal an, es kommt jetzt alles raus, ne? Und ja. nehmen wir an, deine Mutter hat es richtig, wirklich alles gesehen. Mhm. Und nehmen wir mal an, du würdest auch die Schuld bekennen. Ja. Wie könntest du dir vorstellen, oder was meinst du, wie könnte deine Mutter reagieren? Oder deine Eltern? Ich weiß nicht, vielleicht die erste Konsequenz, vielleicht Computer ganz aus dem Zimmer raus. Ja. Und alles erstmal harte Strafen, alles abschaffen. Wie hart könnten die Strafen sein? Ja, erstmal eine Weile nicht mehr aus dem Haus, also mit Freunden verabreden. Keine Prügel? Nee, so hart nicht. Nein. Alexander, Mensch. Hm. Also du willst erstmal jetzt die Sache auf sich beruhen lassen und von dir aus auf keinen Fall die Sache ansprechen. Nee, ich habe immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht aufgeflogen ist, dass meine Mutter vielleicht doch nicht so viel gesehen hat. Mhm. Ich bin natürlich jetzt in einer ganz zwiespältigen Situation. Auf der einen Seite muss ich dir natürlich sagen, dass du, ich sage nochmal, dass du dir so einen Kram nicht reinziehen sollst und darfst und du die Finger von diesen Internetseiten lassen solltest demnächst. Auf der anderen Seite schlägt natürlich mein jugendliches Herz in mir und ich erinnere mich an meine Zeit mit 15 und solidarisiere mich dann mit dir, wie man sich aus solchen Situationen am besten herauswindet. Vielleicht wäre es gut, erstmal wirklich gar nichts zu sagen. Vielleicht wächst da ja Gras drüber und deine Mutter spricht das auch gar nicht mehr groß an. Fordere es aber auch nicht mehr heraus. Also fahr die Sache ruhig schon mal jetzt runter, ne? Ja, das mache ich ja. Ich werde auch damit jetzt aufhören mit der ganzen Sache. Das ist echt eine Lehre für mich. Sehr löblich, sehr löblich. Und wenn sie dich anspricht, dann sag halt, Mutti, es ist passiert, ich bin da durch Zufall irgendwie draufgekommen, kann ja mal passieren, kommt nicht wieder vor. Vielleicht kriegen wir die Sache dann in den Griff. Okay, ja? Danke. Ja, lieber Alexander, alles Gute. Okay, ich wollte noch sagen, du warst halt echt cool bei Harald Schmidt. Hast ne? du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich danke dir herzlich. Okay, ciao. Ciao. Marion, 26. Ja, hallo Domian. Hallo Marion. Und zwar, ich habe ein ganz prekäres anliegen. Meine Freundin und ich, wir gehen eigentlich selten so unter die Leute und weil unsere Partner so eifersüchtig sind. Und dann irgendwann durften wir in Anführungsstrichen dann mal raus und haben es auch richtig genossen. Also ihr beide seid liiert, ihr beiden Mädels, ihr habt Freunde? Ja, ja, meine Freundin ist verheiratet und ich bin also, ich lebe in einer festen Beziehung. Und nun, dann haben wir auch richtig schön viel getrunken, sind auf die Piste gegangen und haben dann auch zwei super gut aussehende und verrückte Typen kennengelernt und haben mit denen auch den Abend verbracht und die Nacht. Die Nacht auch? Ja, Moment, Moment. Die Nacht in der Kneipe. Bin entsetzt. Ja, und dann haben wir noch zusammen gefrühstückt in einem Bahnhofscafé und irgendwie kam halt, dann... Stopp! Zwischen Kneipe in der Nacht und Frühstück im Bahnhofscafé. Was ist da passiert? Noch gar nicht. Noch wir sind gar ja nach dem Frühstück im Bahnhofscafé sind wir ja noch mit zu denen gegangen. Ja, dann wurde ein bisschen Hasch geraucht und irgendwie hatten wir dann beide Filmrisse. Da ist es wohl drunter und drüber gegangen, wie jeder mit jedem. Und ja, so ein, ja, auf Deutsch ein Flossenfeder. Etwas, was uns irgendwo überhaupt gar nicht liegt, aber einfach mal mitgemacht, weil, weiß ich nicht, der Einfluss des... Alkohol, ja, Rausch. Ja, ganz genau. Es gab einen Filmriss bei dir, sagst du. Ja, Wann setzen denn deine Erinnerungen wieder ein? An was erinnerst du dich denn genau? Ja, so mittendrin halt. So wie es dazu gekommen ist, eigentlich weniger. Und ja, das ist ja eigentlich auch gar nicht das Problem jetzt. Nur meine Freundin, die ist schwanger geworden jetzt. Also keine Verhütung, nicht mal das. Nee, es ist ja eigentlich so, dass sie nicht in einer unglücklichen Beziehung lebt. Gut, der Partner ist oder der Ehemann ist ja eifersüchtig, aber wer hätte das erahnen können? Und irgendwann möchte man ja auch ein Kind, sie ist jetzt 29. Und dann plant man ja sowas auch schon, dass das dazwischen gekommen ist. Jetzt steht sie natürlich vor der Frage, gut, während... Ja, nun gibt es ja neben der Pille auch noch das berühmte Kondom, was man ja hätte vielleicht anwenden können in der hätte, Nacht. Hätte, ne? Ja, vor allen Dingen aus moralischen Gründen ja schon heutzutage. Klar. Richtig. Aber das... Jetzt ist sie schwanger. Jetzt ist sie schwanger, ja. Ist es denn klar, dass sie schwanger ist von dieser Nachtaktion da? Das ist ja die Sache, gut, von der Nachtaktion, wenn man es wüsste, wäre man ja auch nicht viel weiter, weil es waren ja zwei Männer, die sich während der Nachtaktion da... Das ist jetzt einfach... Ach so, das Problem besteht jetzt, es könnten theoretisch drei Väter sein. Ja. Ach, du lieber Himmel. Ich meine, unglaublich, aber wahr. Also die Hauptprobleme hat jetzt deine Freundin im Hals. Ja, ganz genau. Du weniger. Du hast nur ein schlechtes Gewissen. Ich habe ein verdammt schlechtes Gewissen, dass ich da überhaupt mitgemacht habe. Ja. Normalerweise kann man ja auch, wenn man ja gegenseitig sich da die Stange hält, sage ich jetzt mal, dass man dann sagt, nee, komm, ist nicht, bleib mal vernünftig. Aber ihr habt euch so richtig verführen lassen. Beide Köpfe aus. Richtig. Ja. Und wann endete, um wie viel Uhr morgens oder mittags war dann alles ja, zu Ende? Ja, also wir waren um 11 Uhr morgens zu Hause und da ist euch ja nicht klar geworden, was da abgegangen ist wahrscheinlich. Das schon eher. Also während wir uns da so aus dem Staub gemacht haben, sie mich nicht angucken, ich konnte sie nicht angucken, obwohl wir uns eigentlich total vertraut sind, aber das ging dann nicht, das war uns total peinlich. Jetzt habe ich gerade vergessen, oder ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, wie lange liegt das zurück? Das liegt jetzt 2 Monate zurück. 2 Monate. Mhm. Und außer euch beiden und diesen beiden Männern weiß das niemand? Nein, das war, ja gut, die beiden Männer, das ist für die wohl eine einmalige Aktion gewesen. Habt ihr überhaupt noch Kontakt zu denen? Wisst ihr, wer das? Nee, überhaupt nicht, also... kriegen zwar zwischendurch mal ein paar ominöse Anrufe, aber das geht schon etwas länger. Also ihr könntet, wenn ihr wolltet, überhaupt gar keinen Kontakt zu denen aufnehmen? Das geht nicht. Was das für Personen sind, das wissen wir schon. Also, aber sie sind weit, weit weg. Also es besteht im Prinzip gar keine Verbindung. Nee, auch überhaupt nicht der Drang dazu, weil ist halt eine peinliche Sache, ja. Klar, jetzt muss aber irgendwas passieren. Ne? Jetzt ist deine Freundin schwanger und ihr beiden habt sich ja darüber beraten, wie es weitergehen soll. Soll sie jetzt ganz normal schwanger werden und das nie ihrem Mann sagen? Oder welche Auffassung? Nee, das geht überhaupt nicht. Also sie steht auf dem Standpunkt entweder von meinem Mann oder überhaupt nicht, weil ihr das ja auch richtig quer runter ging jetzt. Nur das Problem ist, sie ist verheiratet und im Falle einer Abtreibung und sie verheiratet ist, muss der Ehemann ja eigentlich eine Unterschrift leisten, oder nicht? Das ist ja das. Weißt du, was wirklich korrekt ist, was ihr beiden machen müsst, Marion? Du musst es deinem Freund sagen und du gehst zum AIDS-Test. Du hast ja auch ohne Gummis. Ja. Ne? du gefährdest ja jetzt, gut, die Chancen sind relativ gering, aber immerhin, sie sind da, dass du dich infiziert hast. Du gefährdest deinen Freund. Und deine Freundin muss, glaube ich, den bitteren Weg gehen und das ihrem Mann offenbaren und auf den Tisch legen. Klar, das ist uns auch klar. Nur irgendwie muss man das auch ein bisschen umschreiben, dass das nicht so derbe rüberkommt. Das ist uns schon klar, dass das umschreib es doch mal bitte, damit dass das freundlicher rüberkommt. Ich glaube, du hast es schon sehr nett erzählt. Also netter geht es gar nicht mehr. Es ist eine einmalige Sache. Und wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 6 Jahre. 6 Jahre. Mhm. Und Hand aufs Herz, ist es zum ersten Mal passiert? Das ist zum ersten Mal passiert, und weil normalerweise habe ich die Neigung nicht dazu. Ich glaub's dir. Und deine Freundin, wie lange ist die verheiratet? Ja, 3 Jahre, aber sie ist von Urzeit mit ihm zusammen. Urzeit. Also, und ist sie bisher auch immer treu gewesen? Soviel ich weiß, ja. Also ja. Wir kennen uns auch schon länger. Also, dann kann man das ja vielleicht als liebender Mann auch verzeihen, wenn das einmal mal passiert. Und ihr seid ja nun überhaupt nicht verliebt in die und ihr wollt überhaupt nichts mit den Männern zu tun haben oder so. Insofern finde ich, geht voll in die Offensive und beichtet jetzt am Wochenende und vielleicht ist dann wieder alles gut. Für dich ist es weniger kompliziert als für deine Freundin. Das Schlimme ist, ihr Mann ist einfach total eifersüchtig. Das ist ja auch ein Problem, dass wir auch so selten irgendwie zusammen raus. Und dann geht ihr einmal mal raus, ihr beiden Hübschen, und dann geht gleich Rambazamba und der Bär tanzt. Ne? Ja, das ist es ja. Man hat irgendwie, ja gut, Nachholbedarf kann man das auch nicht nennen, aber weiß ich, der Reiz, der war halt da. Marion, meine Meinung, offene Karten und AIDS-Test machen, wichtiger Aspekt, und dann müsst ihr das auslöffeln, was ihr euch da eingebrockt habt. Ja gut, also wenn... Kein Also. Ich wollte gerade sagen, wenn es vonstatten gegangen ist, werden wir uns nochmal melden. Gerne. Wäre ich sehr interessiert dran. Viel Glück. Ja gut, danke. Tschüss. Schön. Tschüss. Live Love, ne, ihr Lieben. Wer von euch schon mal Live Love gemacht hat, mit dem möchte ich gerne sprechen. Sibylle, 26. Ja, hallo Jürgen. Sibylle. Also mein Thema ist ziemlich heikel. Und zwar, ich bin mit meinem Freund 2 Jahre zusammen und neulich war ich mal auf dem Dachboden. Auf dem Dachboden? Ja, bei ihm, aufräumen oder was auch immer. Und da habe ich so eine Kiste gefunden mit ziemlich vielen Fotos und Unterwäsche und auch Zeitungsausschnitte von seiner früheren Freundin. Da stand in dem Zeitungsausschnitt drin, dass er sie aus dem Affekt getötet hat. Ja, also es war wohl Totschlag, er hat wohl auch gesessen dafür, ich weiß nicht wie lange, es muss vor meiner Zeit gewesen sein. Und die Frau signiert ziemlich ähnlich, sehr ähnlich sogar. Zeitungsartikel haben ja die Eigenart, dass auf ihnen oft oben irgendwie Daten stehen, das Datum steht. Nee, da stand da nicht drauf. War das nur ausgeschnitten? Ja, das war ausgeschnitten. Aber auch ein Foto von ihm bei und von ihr. Und die sieht dir sehr ähnlich. Ja, ziemlich ähnlich sogar. Jetzt hast du Angst. Ja, natürlich habe ich Angst. Wie hat er dir denn bisher so seine Vergangenheit und sein Leben beschrieben? Wie alt ist er? Du bist 26, wie alt ist er? 35. Also er hat mir nie so viel erzählt, also gut, die Kindheit und bla bla bla, aber nicht, dass er im Knast gewesen ist und auch nicht, dass er sowas gemacht hat. Wurde in den Zeitungsartikeln genau beschrieben, wie der Tathergang war? Nein, also ich habe das jetzt nur so leicht überflogen. Ich habe eben nur gelesen, dass er jemanden getötet hat, aus dem Affekt raus. Ist das nicht ein irrer Schock, wenn man liest, dass der eigene Partner sowas gemacht hat? Natürlich, ich war wie du sitzt Gott. Allein auf dem Dachboden und, und liest dann sowas. Horror, stelle ich mir das vor. Ja, also es ist Horror pur. Wohnst du mit ihm zusammen? Nein. Nein, ich bin nochmal hochgegangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man danach das Bedürfnis hat, das gleich irgendjemandem zu erzählen. Ja, ich habe es meiner besten Freundin erzählt. Und da kam auch eben die Frage auf, soll ich ihn jetzt darauf ansprechen oder nicht? Ich meine, sowas mache ich nicht alltäglich. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich denn darauf ansprechen soll. Seitdem du das entdeckt hast, wie viele Wochen sind vergangen? Eine Woche. Wie ist denn jetzt dein Gefühl zu ihm, wenn du mit ihm zusammen bist? Bist du nicht automatisch jetzt einfach ein bisschen distanzierter und auch vermauerter? Ja, natürlich. Ich habe nicht Todesangst oder so. Ich habe aber auch schon Angst, weil sie mir ziemlich ähnlich sieht. Ich meine, es geht ja jetzt auch nicht nur um die Todesangst, sondern es ist ja eigentlich auch ein Zeichen, dass er nicht sehr großes Vertrauen zu dir hat. Denn eigentlich könnte man doch fordern von einer Liebesbeziehung, dass man alles sich offenbart, auch wenn man solche schlimmen Dinge in der Vergangenheit erlebt hat oder gemacht hat. Ne? Eigentlich würde ich das von meinem Partner verlangen, dass wenn er das gemacht hat, dann will ich das auch wissen. Ja, natürlich. Ich will es auch wissen wollen. Gab es für dich spontan die Überlegung, ich trenne mich sofort von dem? Nein, eigentlich eher weniger. Mhm. Ich meine, er ist nie zu mir schlecht gewesen und so, ne? Liebst du ihn? Ja. Mhm. Und er behandelt dich auch sehr liebevoll und du hast auch den Eindruck, dass er dich sehr liebt. Ja, das habe ich auch, den Eindruck habe ich. Also Sibylle, ich finde, dass du unbedingt den ansprechen musst darauf. Ja, wie soll ich denn das machen? Soll ich sagen, ja, du hast wegen Totschlag gesetzt, warum hast du mir das nicht erzählt oder wie? Zum Beispiel. Oder dass du es ihm erzählst, dass du die Geschichte genauso erzählst, wie du sie mir gerade erzählt hast. Dann sagt er, warum schnüffelst du bei mir rum? Das tut jetzt überhaupt nichts zur Sache. Das tut mir leid, ist vielleicht dumm gelaufen, aber die andere Sache ist viel wichtiger, die dabei rausgekommen ist. Mhm. Weil wenn du das jetzt verschweigst, da kommst du doch nicht drüber weg. Das kannst du doch nicht einfach zur Seite kehren. Also verschweigen wollte ich das nicht. Also ich war ja mit meiner Freundin am Rätseln, ja, soll ich ihm das jetzt sofort sagen oder eben ein bisschen warten und... Aber ich weiß überhaupt nicht, was ich... Dass du das überhaupt eine Woche ausgehalten hast. Ich glaube, ich hätte den sofort in der nächsten... bei der nächsten Gelegenheit hätte ich ihn angesprochen darauf. Ja, so haben wir uns nicht gesehen. Wir haben oft telefoniert oder so, weil er auch ziemlich oft weg ist. Ja. Ja. Sprich ihn an. Sprich ihn so schnell wie möglich an. Finde ich. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wie er dann reagiert. Hast du auch Angst, dass er irgendwie massiv reagieren könnte? Ja. Also er ist jetzt nicht brutal oder so, ne? War er auch nie zu mir, das kann ich nicht sagen. Aber es ist schon, also ich habe ein ganz anderes Bild jetzt von ihm. Also er ist schon lieb und nett, aber so der Liebe kann er ja auch nicht sein, wenn er sowas gemacht hat. Nee, wir wollen aber jetzt auch nicht vielleicht zu einseitig verurteilen. Du weißt nur den Tatbestand und du hast ein paar Zeitungsartikel. Keine Entschuldigung für das, was er gemacht hat, um Gottes Willen. Aber es wäre ja auch mal, auf jeden Fall auch mal interessant, seine Sichtweise zu hören, wie er heute über die Tat denkt, welche Reuegefühle er hat und so weiter. Das fände ich ja interessant, in so einem Gespräch herauszukriegen. So hast du nur diese paar Informationen und die verselbstständigen sich so sehr in deinem Kopf und alles wird immer verkrampfter zwischen euch. Ja, ja. Deswegen finde ich schon, dass du musst es ja jetzt auch nicht mit der Gewaltmethode machen. Erzähl ihm das ganz einfach so, wie du es mir gerade auch erzählt hast. Du sagst, dass du vollkommen verunsichert bist und es tut dir leid, dass du da oben rumgeschnüffelt hast, aber nun ist es mal passiert. Aber du findest seitdem keine ruhige Minute mehr und er soll dir das alles erklären. Du würdest ihn sehr lieben, aber du musst alles über ihn wissen. Wenn eure Liebe eine Zukunft haben soll, musst du alles wissen, finde ich. Ja. Und das muss er dir, darauf muss er dann auch einsteigen. Ja, denke ich ganz gut. Such mal einen guten Moment, wenn du auch in der Verfassung dazu bist und auch die Power dazu hast, und dann mach es. Ja, ich bin im Moment noch ein bisschen geschockt. Ich meine, gut. Völlig normal. Völlig normal, ja. Ja, nur ich weiß ja auch nicht, was ich von der ganzen Sache so halten soll. Ich meine, er hat so einen kleinen Tempel da oben aufgebaut und da ist ja nicht nur Zeitungsausschnitte, da sind auch Sachen von ihr. So Unterwäsche und Schuhe und Kleidung. Ich weiß ja nicht, was ich da jetzt auch noch von halten soll. Das kommt mir alles ziemlich seltsam vor. Also, damit wir uns keine Sorgen machen müssen. Verschweig es nicht weiter, sondern sprich es an. Ich glaube, das ist dieses offensive Verhalten ist das Beste, glaube ich, auch was du für dich tun kannst. Deine Freundin ist ja auch schon eingeweiht, kannst du mir ruhig erzählen, das ist vielleicht auch ganz gut, als Absicherung, so falls du doch Angst hast vor ihm, es weiß dann doch jemand Bescheid. Ja. Finde ich ganz gut, sag ihm das ruhig, dass du das in deiner Not, in deiner Angst auch der Freundin erzählt hast. Finde ich völlig in Ordnung und so ist, das ist zu rechtfertigen. Liebe, ja, finde ich ja. Sibylle. Ja. Nimm dir ein Herz und mach es. Und ich wünsche dir dabei viel Glück und alles Gute. Und das ist wirklich auch so eine seltsame Geschichte und für dich eine so unangenehme Geschichte. Meld dich doch bei uns nochmal zurück und erzähl mal, wie er reagiert hat und wie es mit euch weitergegangen ist. Ja, soll ich das machen? Ja, bitte ich drum. Okay. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss, Sibylle. Herzlich willkommen. Heike, 37. Heike. Ja, ich bin es. Du bist es. Dein Thema? Mein Thema, ich habe schon Liebe im Freien gemacht und dabei den Partner verwechselt. Du hast Liebe im Freien gemacht? Wir verwechseln das jetzt nicht mit Life Love. Ne? Nee, das ist jetzt noch ein anderes Bier. Liebe im Freien gemacht und den Partner verwechselt? Ja. Erkläre es mir bitte genauer. Es fing an zu regnen. Ja. Wir haben uns nur die Decken zusammengesammelt. Wer ist wir? Das andere Pärchen. Ach, es gab noch ein anderes Pärchen. Ja. Das war in den Kenny, leg mal bitte auf. Das ist mein Sohnemann, der ist auch noch in der Leitung. Der soll mal auflegen jetzt, der Sohnemann. Wie alt ist denn der Sohnemann? Der wird 15. Darf der das alles schon hören? Eigentlich ja. Okay, also, es hat angefangen zu regnen. Du warst mit deinem Partner draußen und da gab es noch ein anderes Pärchen. Ja. Ja. Und es fing an zu regnen. Mhm. Und da haben wir die Partner verwechselt. Wie, das passiert doch nicht so einfach, nur weil es regnet. Nee. Ja. Irgendwie haben wir es ausgetauscht, ich weiß es nicht. Und voreinander gemacht. Es war helllichter Tag? Nein. Es war Nacht? Nee, etwa abends, so gegen... Also so Dämmerung? Ja, 19 Uhr. 19 Uhr. Im was für ein Monat? Das war im Sommer, also quasi die Dämmerung, in den Koblenzer Rheinanlagen. In den Koblenzer Rheinanlagen, da treibt ihr euch rum? Ja, das ist wirklich ein Liebesnest. Und flutschiwupp war plötzlich ein anderer Mann neben dir? Ja. Und du hast es gar nicht gemerkt? Gemerkt schon, aber... Du fandst es sogar gut, oder wie? Ja. Wie hast du es denn dann gemerkt, Heike? Wenn es nicht so Weil er anders gerochen hat. Aber so direkt am Anfang hast du es nicht gemerkt. Er hat anders gerochen. Ja, daran habe ich es gerochen. Aber es war schon so dunkel, dass ich praktisch nicht gesehen habe. Hast du denn, gehe ich dann recht in der Annahme, dass du die ganze Zeit die Augen zu hattest? Nein, da ist es so dunkel im Schlosspark. Ach so, also es war dann doch schon dunkler, ja. Ja, da kam ich mal über die Mauern drüber. Hattet ihr denn wegen des Regens auch irgendwie euch die Decken so über den Kopf gezogen? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ja, wie war es denn dann überhaupt dann mit dem anderen, den du gar nicht so zuerst erkannt hast? Überraschend. War es denn auch schön? Ja. Ja? Ja. Sollte es denn, oder hat es sich dann sogar nochmal so ergeben, dass dann sich das nochmal wiederholt hat mit dem anderen? Nee, eigentlich nicht. Einmal ist keinmal, sagst du, aber das eine Mal war wunderbar, hat dir gut gefallen? Ja. In den, wie heißt das, Rhein, Koblenzer Rheinauen? Koblenzer Rheinanlagen, heißt das Augustanlagen, Schlosspark. Also, was meinst du, was da, aber wahrscheinlich ist da im Sommer der Teufel los. Ja, ne? Ja. Jetzt wahrscheinlich nicht so bei dem Wetter. Ein schönes Erlebnis hast du uns geschildert. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir bei all deinen ganzen Unternehmungen viel Spaß. Ja, danke. Tschüss, Heike. Auch tschüss. Heike war ja ein bisschen wortkarg, ne? Aber dennoch war es eine schöne Geschichte. Und wir machen weiter mit René. Und René ist 19. Ja, hallo. Hi. Ja, ich habe ein Problem. Also, es geht um Folgendes. Ich wohne jetzt von meiner Freundin getrennt. Ich studiere seit einem halben Jahr in Freiburg. Was studierst du denn? Ich studiere VWL. VWL? Ja, Volkswirtschaftslehre. Also Nationalökonom werde ich mal, wenn man es ganz geschwollen ausdrücken will. Macht das Spaß? Ach, es geht so. Also die Prüfungen sind, ich denke mal, die Prüfungen kommen jetzt dann auch. Ich denke mal, das wird schon recht happig, aber... Ist es nicht sehr trocken? Es ist trocken, ja, also bis zum Vordiplom sagt man es halt ja trocken, aber später. Und René will mal unser neuer Helmut Schmidt werden vielleicht. Das ist ja also das denke ich mal nicht, in die Richtung will ich eigentlich nicht, da ich bin mir doch selber noch nicht sicher. Du willst Geld verdienen und in die Wirtschaft gehen. Ja, wäre wohl das Beste, ja, ich weiß nicht, Geld verdienen auf jeden Fall, aber was später, weil das so. Kann ja viel machen. Aber das ist überhaupt nicht das Thema, ne? Nee, es ist nicht das Thema, es geht um Folgendes, also ich bin jetzt von meiner Freundin, also wir sind noch zusammen, aber man sieht es natürlich nicht so oft. Und ich war vor kurzem auf einem Fest, also auf einer Fete hier. Und ich bin, das war von einem Freund hier in einer Wohnung und da waren auch Leute, die ich nicht gekannt habe. Ich habe mich da auf eine Couch gesetzt zu einem anderen Jungen. Und man kommt dann natürlich irgendwie ins Gespräch, man fragt, was studierst du? Und bin halt ins Gespräch gekommen, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass mich irgendwie nicht was mit dem verbindet, aber dass es irgendwie ein anderes Gefühl ist, als ich sonst hatte. Was also studierte er denn? Was studierte er denn? Wie will ich hab, was er studierte? Nein, nicht das was mit Studieren, sondern von Gefühlen. Ja, ich habe das schon verstanden. Egal, erzähl weiter. Also es war für mich irgendwie, ich bin jetzt eigentlich total durcheinander deswegen irgendwie, weil ich eigentlich immer gedacht hätte, ich würde nur zu Frauen neigen und auf einmal kommt da das Gefühl auf, dass der mich mehr interessiert als normal, weil es mich Männer interessiert. René, was ist denn auf dieser Couch passiert? Ja, es ist nicht viel passiert. Also ich habe von ihm auch gemerkt, weil ich habe mich jetzt bei Freunden erkundigt über ihn, ob die irgendwas wissen, ob er also schwul ist oder homosexuell. Genau, ja. Aber irgendwie, also die wissen selber nicht genau von den Leuten, also die kennen den auch jetzt. Beschreib doch mal dein Gefühl, was du da gehabt hast. Ja, er war total sympathisch, ich habe das Gefühl noch nie gehabt. Also war es gar ein Gefühl der leichten Erotik, die dich zu ihm gezogen hat? Ja, das war schon da, er hat mich dann auch mal berührt und so, das war dann ganz komisch, also ich war da schon irgendwie durcheinander dann. Ich habe da nachts dann nicht schlafen können, hab mir echt gedacht, ey, Scheiße, was da, also nee, ich nicht, dass ich das irgendwie verabneigen würde, sowas, aber es war wirklich komisch für mich. Hast du ihn denn danach nochmal gesehen? Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Aber du könntest ihn anrufen oder du könntest ihn erreichen. Also er hat mir seine Nummer gegeben, aber ich bin da halt wirklich so, auch jetzt mit meiner Freundin und so, da wusste ich jetzt wirklich nicht genau, was ich machen soll. Ja, mit der Freundin, das ist ja eher dann doch am Untergehen, ne? Wie du es gerade gesagt hast. Es ist am Untergehen, ja, ich denke mal eher schon, ja, auf jeden Fall. Denkst, hast du denn viel an diesen Jungen gedacht jetzt? Ja klar, die ganze Zeit. Die ganze Zeit? Wie lange liegt denn das jetzt zurück? Also jetzt anderthalb Wochen etwa. Die ganze Zeit, denkst du an, wie heißt der? Ja, die ganze Zeit, aber jeden Tag kommt es auf jeden Fall ein paar Mal auf mich zu. Wie heißt der? Der heißt André. André. Ja. René und André, wie romantisch. Ja, ich hab's sich komisch an, ich hab's mir auch schon überlegt. Also ich heiße ja eigentlich Rainer und mich nennt jeder René. Ach so. Das ist so ein, also wo ich noch daheim gewohnt habe. Rainer. Ja, Rainer. Das wird gleich ernster, ne? Wenn ich sage, Rainer, sagt die Mutti wahrscheinlich zu dir, ne? Oder ja, meine Mutter sagt Rainer, wenn sie streng wird, sagt sie Rainer. Also Rainer, pass jetzt mal auf. Du wirst jetzt schön diesen André in den nächsten Tagen anrufen. Ja, soll ich ihn anrufen? Du rufst ihn an. Und ihr beide verabredet euch auf ein Bier. Wie Männer das so machen. Ja. Ne? Und dann sehen wir mal weiter und dann plaudert man einfach ein bisschen miteinander und redet ein bisschen miteinander. Mhm. Und mal sehen, was dann in dir los ist. Ja, das würde mich wirklich interessieren. Hast du denn den Eindruck, dass er auch sehr viel, dass ihm das auch Spaß gemacht hat, mit dir zusammen da zu reden? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es kam von ihm, ich glaube von ihm, er war sich der Sache bewusst, habe ich so das Gefühl. Ja. Teilweise. Ist vielleicht ein Profi in dieser Sache. Ich weiß nicht, ich kann nicht schlecht oder ich wohne jetzt hier erst seit einem halben Jahr, ich kenne den Mensch nicht. Und du, Feigling, hast ihm deine Telefonnummer nicht gegeben? Nee, er hat mir seine Telefonnummer gemacht, so ganz ungezwungen. Komm, dann lass uns mal treffen und so, ruf mich an. Aber ich habe irgendwie seitdem irgendwie, weil da irgendwie ein anderes Gefühl war, hatte ich halt einfach den Mut, nicht dort anzurufen. Also, geh jetzt mal auf ganz neue Wege, versuch mal, dann muss ja nichts passieren. Vielleicht ist er auch einfach nur, ist es einfach ein netter Typ, mit dem man, es muss ja nicht alles gleich im Bett landen. Mhm. Du musst ja nicht gleich schwul sein. Vielleicht ich hätte auch nichts dagegen. Nee, vielleicht hast du auch nur einfach irgendeine kleine bisexuelle Ader. Ja. Ist ja auch okay. Ja. Ist eine schöne Bereicherung des Lebens. Ich spreche aus Erfahrung. Mhm. Geh einfach mal mit ihm zusammen aus und lass mal alles sich so entwickeln. Lass alles mal so auf dich zukommen. Mhm. Spannend, ne? Ja, es ist wirklich spannend. Ja, musst du wirklich so, hey, ich mach mir da echt, müsste eigentlich lernen, aber irgendwie komme ich dann wirklich immer, wenn ich vor so meinem blöden... Unbedingt. Also wenn du nur André im Kopf hast und nicht mehr die Volkswirtschaft, dann musst du handeln jetzt. Soll ich dann handeln? Unbedingt. Ja, morgen ist Samstag. Bist du am Wochenende mit deiner Freundin verabredet? Nee, sie wohnt ja noch daheim. Also ich komme gebürtig aus Frankfurt. Mhm. Und ich wollte eigentlich hier mit meinen Studienkollegen, wollte ich eigentlich lernen am Wochenende. Deswegen habe ich gesagt, ich bin jetzt seit 3 Wochen nicht mehr daheim. Eine wunderbare Gelegenheit. Morgen vielleicht, also Samstagmittag kann man ganz gut telefonieren, mal André anzurufen. Ja, okay, wenn du das meinst. Also. Wie aufregend. Ja, ist wirklich aufregend. Ja, es ist echt so eine Sache. Ich wünsche dir mit André viel Spaß. Und wer weiß, wo es hin sich entwickelt. Ja, das freut mich. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Peter, 47. Richtig. Guten Morgen. Morgen, Jürgen. Schön, wieder von dir zu hören. Ja. Jürgen, mein Problem ist folgendes. Ich bin endlich in einer Beziehung, seitdem ich 94 geschieden bin. Und ich habe das Problem, wenn ich mit einer Frau schlafe, es dauert bei mir unheimlich lange, bis dass ich zum Höhepunkt komme. Ja. Das kann also 4 Stunden dauern, 5 Stunden vier dauern. Stunden. Ja, kein Problem. Stunden. Kein Problem, weil ich gehe auf meine Partnerin ein. Mhm. Sie hat also mehrere Höhepunkte und bei mir dauert das unheimlich lange. Hatte ich neulich mal einen jungen Mann, der mir das auch erzählte. Und da habe ich zu ihm gesagt, das ist doch grandios. Ich höre oft von Männern, die sagen, ich komme zu früh und der ganze Sex macht keinen Spaß. Aber du als nun auch schon ein bisschen erfahrener Mann, darf ich ja so sagen, 47, musst das doch eigentlich zu schätzen wissen. Das ist die hohe Kunst der Liebe. Die Inder schreiben ganze Bücher darüber, wie man es so lange hinauszögern kann. Du kannst es von Natur aus, so grandios. Ja, klar. Was sagen denn die Frauen dazu? Ja, weiß ich, was die Frauen sagen, weiß ich nicht. Wie weißt du, was meine Partnerin sagt? Was sagt denn deine Partnerin? Sie ist deprimiert, weil sie möchte gerne spüren, wenn ich komme. Ja. Wir machen das also ohne Kondome, weil wir es nicht brauchen. Ja. Wir sind anderweitig geschützt. Ja. Und sie möchte gerne spüren, wenn ich bei ihr komme. Und nach 4 Stunden, das ist ihr dann doch zu lang. Ja, richtig. Und es ist wirklich 4 Stunden? Ja, kein Problem. Aber du könntest es nicht ein bisschen vorforcieren? Nee. Wie ist es denn, wenn du alleine mit ihr Spaß hast? Dauert es dann auch so lange? Da dauert es nicht so lange. Da geht es ruckzuck, das ist kein Problem. Was? Das ist ja sonderbar, ne? Ja, ja, klar. Mhm. Wenn ich mir selber Hand anlege, meine gut, wir wohnen sehr weit auseinander. Wir sehen uns im Monat vielleicht 1-2 Mal, weil sie wohnt 500 Kilometer weiter von mir. Könnte man denn da nicht so ein paar Techniken miteinander vermischen, dass du, während du mit deiner Frau Sex hast, auch ein bisschen Hand an dir selbst anlegst? Ja, nee, das macht sie ja auch schon. Das. Ja, nee, das musst du ja machen, offensichtlich, sonst geht's ja nicht so schnell. Nee, wenn sie also, wenn sie mit der Hand macht. Ach, dann geht's schneller? Dann geht's schneller. Ja, ist doch wunderbar, ist doch die Lösung. Ja. Dann muss sie zwischendurch einfach mal ein bisschen mit der Hand und dann... Aber habt ihr die halbe Zeit vielleicht schon eingespart? Ja, und wieso eine halbe Zeit? Umso schön ist, das ist doch gerade das Schöne, wenn es so lange dauert. Ja, ich finde das ja auch, aber es geht ja jetzt um deine Freundin. Ja, ja, klar. Ja. Meine, ihr zu Liebe tue ich auch schon mal, dass wir es mit der Hand manipulieren, sage ich mal. Aber sie möchte wohl auch gerne auch diese lange Distanz, sage ich mal, miterleben und möchte auch, dass ich zwischendurch mal mehrmals komme. Habt ihr es denn schon mal auf 4 Stunden gebracht? Klar. Ja, das ist doch auch schon schön. Ja, klar. Ja. Vor allem, ich habe endlich eine Partnerin, die macht auch alles mit, was Tabu ist bei uns, Brutalität, Leben, das gibt es bei uns gar nicht. Ja. Das ist nur Zärtlichkeiten. Peter, warst du immer schon so oder hat sich das im Laufe des Alters entwickelt? Das kommt bei mir so, ich war ja mal verheiratet, 15 Jahre lang. Habe in dieser Ehe, fünf Jahre habe ich Sex mit meiner Frau gehabt und die letzten Jahre lief gar nichts. Also es war auch so eine Ehe wie Bruder und Schwester nebeneinander. Und ich habe einfach irgendwie das Gefühl, das kam daher, ich habe einen Nachholbedarf. Ja. Weil an Sachen Sex und Zärtlichkeit. Ja, aber in der Zeit, als du mit deiner Frau noch geschlafen hast, dauert es da auch so lange? Nee. Gar nicht? Da ging das komischerweise ruckzuck. Ich habe meine Frau voll befriedigen können und danach, wie gesagt, die 9 Jahre, die mir da fehlen, hat sich wohl irgendwie was, ob das ein Stau war oder was, weil ich bin ja in der Zeit nicht fremdgegangen oder was, weil ich sage, die Verhaltung ist treu, auch wenn im Bett nichts läuft, ich liebe meine Frau und halte zu ihr. Und jetzt habe ich also eine Frau gefunden, die geht, also ich gehe voll auf sie ein. Wie lange bist du mit der jetzt so richtig intim zusammen, eng zusammen? Ja, etwa seit Juni. Ist ja auch noch relativ frisch dann. Ne? Herrlich ist es. Herrlich. Also Peter, ich kann dir nur sagen, schönen Gruß an deine Freundin und sie hat einen tollen Mann. Ist doch ein toller Liebhaber. Ich bemühe mich um. Ja, ich finde es eine tolle Sache und mach dir da keinen Kopf drüber. Und wenn ihr zwischendurch Techniken entwickelt, dass du auch ein bisschen früher kommen kannst per Hand, das ist doch alles in Ordnung. Vielleicht entwickelt sich das ja auch noch ein bisschen anders, wenn ihr ein bisschen länger zusammen seid. Das ist ja noch alles ein bisschen frisch und du hast ja da noch einen Schock im Nacken durch die ganze Geschichte, die du gerade erzählt hast. Nochmal ganz kurz was anderes reden. Du hast ja diese Woche dieses Thema drauf gehabt, Sex bis ins hohe Alter. Ja. Die Sendung habe ich ja mitverfolgt. Ja. Das war ja toll, wenn ältere Leute. Tolle Sache, ja. Also ich hoffe, dass ich es auch so weit bringe. Ich bin ganz sicher. Ich hoffe. Ich bin ganz sicher. Alles Gute. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend noch. Danke, schöne Grüße. Ciao. 1.33 Uhr, 21 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Das Talkradio aus Köln vom WDR, von 1Live, vom WDR Fernsehen. Das Talkradio Domian. Und heute Nacht sind wir ganz offen für alles, was ihr gerne bereden wollt mit mir. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Und ich warte immer noch auf Live Love. Wer von euch hat schon mal Live Love gemacht? Der möge bitte anrufen. Ich will darüber alles wissen und ich möchte mich mit diesen Leuten oder mit dieser Person gerne unterhalten. 0130 2911. Dieter, 31. Hallo Jürgen. Hallo Dieter. Ich würde mich ganz gerne mit dir über Live Love unterhalten. Nein, wirklich? Doch. Das ist ja spektakulär. Ja, wie schön. Weißt du, ob ich darunter das Richtige verstehe oder ob du darunter das verstehst, was ich meine. Also ich habe Live Love ausgenutzt für einen Racheakt. Aha. Jetzt erzähle mir erstmal, was du unter Live Love verstehst. Nicht, dass wir aneinander vorbeireden. Das wär traurig. Also Live Love darunter habe ich verstanden, dass ich Sex mit meiner Partnerin habe und eine Ex hört zu, kriegt es mit oder sieht es. Ist schon ganz gut. Also das ist schon ziemlich nah dran. Ich meinte eigentlich Live Love, dass man, dass ein Pärchen, ich habe gehört von einem Pärchen, die waren unterwegs, auch noch pikanterweise in Thailand, und die denen ist die Reisekasse irgendwie abhanden gekommen und die hatten einfach nicht mehr genug Geld. Und dann haben die auf einer Bühne, so richtig klassisch in irgendeinem Rotlichtmilieu, haben die auf einer Bühne live miteinander geschlafen und haben sich so die Urlaubskasse aufgebessert. Aber das, was du zu erzählen hast, glaube ich, passt auch unter Live Love. Erzähl. Ja, also die Urlaubskasse aufzubessern ist natürlich auch sehr lukrativ. Gute Idee, ne? Nein, also meine vorige Freundin und ich, wir sind, also diese Beziehung ist auseinandergegangen, weil jeder den anderen also fremdgegangen ist. Ja. Also von ihrer Seite aus war es sehr intensiver. Mhm. Und es waren schon immer so kleine Racheakte zwischen uns. Und irgendwann habe ich mal zu ihr gesagt, ich würde sie anrufen und würde dann, wenn ich dann eine Freundin hätte und ich mit ihr schlafen würde, dürfte sie live dabei sein. Wie? Am Telefon nur, oder wie? Ja, am Telefon. Nur am Telefon. Also sie konnte nur... Ja, ich hätte nicht zu mir eingeladen, das wäre morgen tot. Ja, und dann hast du... Nein. Und ich habe dann, also praktisch aus dem Vorspiel heraus, habe ich dann das Telefon genommen, was neben dem Bett lag, und habe dann die Nummer gewählt. Ja. Ja, und im Display konnte ich aber sehen, dass es die richtige Nummer war, und habe dann leise gesagt, so, sag, jetzt bist du live dabei. Und sie war ungefähr in dem Wortlaut. Sie war dran am Telefon, auf der anderen Ja, ich habe sie gehört. Und die Frau, mit der du da gerade zugange warst, die hat das mitbekommen und die war einfach... Nein, hat sie nicht mitbekommen. Also sie hat auch gar keine... Aber das ist auch schon Kunststück, ne? Wenn man gerade mitten im Liebesspiel ist, dann schnell eine Telefonnummer zu wählen, den Hörer daneben zu legen. Ja, aber das hat sie nicht gesehen. Also du hast das auf jeden Fall irgendwie hingekriegt. Mein Bett ist also ziemlich hoch, es geht also bis zu den Knien. Und wenn ich mich dann so ein bisschen runterbaumel, hast du den Telefonhörer greife, sie hat es nicht gemerkt. Selbst das Piepen der Tasten hast du nicht gehört. So sind Frauen manchmal. Ja, das hören sich mehr auf die Männer dann. Das ist also noch alles, alles andere. Okay. Dann war die Ex-Freundin an der anderen Leitung und du hast den Hörer einfach daneben gelegt. Ganz genau. Und dann? Ja, und dann ging es weiter. Dann habe ich mit ihr geschlafen und ich hatte öfters eine Gelegenheit gehabt, auf das Display zu sehen. Und ich sah ja, dass die Zeit, also dass die Uhr lief und ich wusste, dass sie dran war. Die hat die ganze Zeit zugehört? Ja. Wie lange dauerte denn der Akt? Oh Gott. Weiß ich nicht, aber 4 Stunden? Nein, so lange nicht. Ich glaube so eine halbe Stunde oder eine Stunde ungefähr. Und aufgrund deines Wissens, dass sie da zuhört, hast du besonders gestöhnt, hast du besonders deine Partnerin angemacht oder hast du vulgäre Worte gebraucht oder weiß ich was? Ja, also vulgäre Worte so direkt nicht, aber ich habe sie schon dazu animiert. Also du warst wilder als normal. Ja. Und da hatte die Partnerin, mit der du im Bett warst, gedacht, ist das ein toller Hengst? Wahrscheinlich, ne? Ja. Ich war hinterher enttäuscht, als es kein Telefon war. Nein, aber ich fand das total, das prickeln auch total erotisch. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das zu tun, ne? Dass ich dann, gut, jetzt kann ich natürlich nicht Gott in der Welt anrufen und kann da mein Liebesspiel live vorspielen, aber ich fand das ziemlich erotisch. Das hat dich schon auch richtig angemacht. Das hab ich geil gemacht. Ja. Hast du, wie ging das denn dann aus? Hast du dann irgendwann so beiläufig den Telefonhörer aufgelegt oder hast du nochmal gehört, ob sie immer noch dran ist? Nee. Also ich habe den Hörer dann aufgelegt, weil ich wollte ja jetzt auch wirklich kein Risiko eingehen. Und auch aufgrund meiner damaligen Freundin, die also dann da war, die hat keine Reaktion von sich gegeben, also folgedessen hat sie auch nichts gemacht. Hast du denn von dieser Ex-Freundin irgendwann mal ein Feedback bekommen? Hat sie sich irgendwie daraufhin geäußert? Naja, das Feedback, also die Feedbacks, die kamen immer, ne? Also, da würde ich jetzt im Rahmen deiner Sendung sprengen. Ah, also, hat sie sich gerecht dafür? Ja, natürlich. Aber sie hat dann wirklich bis zum Schluss zugehört. Da bist du sicher. Das kann man, konntest du genau sehen, dass sie nicht aufgelegt hat. Man muss dazu sagen, dass der Sex mit meiner Ex-Freundin eigentlich ein sehr toller, ausgeglichener Sex war. Mhm. Also wir haben irgendwie keine Tabus so voneinander mhm. gehabt. Wir wussten mhm. genau, was wir mochten und was wir nicht mochten. Aber und wenn dann jemand anders dazwischen kommt, wurde sie natürlich dann neugierig, indem sie sagte, wie wird der Sex da mit einer mhm. anderen? Stell ich mir aber wirklich super hart vor, das dann so mit anzuhören, ne? Ja, super. Ja, auch ganz, also ich hätte nicht so lange zugehört. Ich hätte, in der damaligen Situation hätte ich getobt vor Wut. Interessant ist ja, dass du dadurch eine neue Selbsterkenntnis über deine Person gewonnen hast. Nämlich, dass du eine leichte oder sogar starke exhibitionistische Ader hast, ne? Ja. Kann man so sagen, ne? Ungefähr, ja. Du würdest gerne öfters den Telefonhörer neben das Bett legen. Ne? Ja. Also ja. Ist dir das egal, wer da zuhört, oder muss es eine Frau sein? Ja, das ist mir eigentlich egal, wer da zuhört. Aber ich denke mal, für eine Frau ist es interessanter, ne? Ja, kann man sehen, wie man will. Wärst du denn auch bereit, wir spinnen das erstmal ein bisschen weiter, wie ja. ich das gerade anfänglich sagte, wärst du denn auch bereit, vor 1-2 Leuten vielleicht mit einer Partnerin zu schlafen? Ja, da habe ich kein Problem. Kein Problem, ne? Absolut kein Problem. Wir werden wahrscheinlich gleich überflutet mit Anfragen, die dich gerne mal einladen würden ja. wollen mit deiner Freundin. Aber da wir hier keine Agentur sind, werden wir diese Sachen natürlich nicht weiterleiten. Annonciere doch mal, wenn du so Spaß dran hast, annonciere doch mal in irgendeiner Zeitschrift, dass du gerne mal vorläufst. Es gibt ja genug Zeitungen, wo so Angebote ja drin sind. Mhm. Jetzt vor kurzem habe ich sogar mal wieder so eine Zeitung gelesen. Und nur, man muss ja auch dazu sagen, das sind ja dann wieder schon ganz wieder Professionelle, die dann auch dafür Geld haben wollen und so weiter. Und ich habe auch noch gar nicht so weit gedacht. Nicht unbedingt. Ich habe in meinem Freundeskreis, könnte ich dir schon ad hoc 4-5 Leute aufzählen, die gerne mal zu dir ins Schlafzimmer kämen und zugucken würden. Ja, aber nichts da. Das heißt doch ein Kleid. Ja, sehr, sehr, sehr rhetorisch. Du musst dafür musst du natürlich auch die entsprechende Partnerin haben, die auch Lust daran hat. Ne? Ja, sonst ja. Könnte es ja ein bisschen krampfig sein. Ne? Das war Dieter. Der hat Spaß am Live Love. Ich danke für deinen Anruf. Ja, ich danke. Tschüss, Dieter. Okay, jo, tschüss. Von Dieter geht's jetzt zu Thomas und der ist 28. Hi, Thomas. Ah, jetzt, ich höre dich gerade. Ja, Thomas, du bist 28 Jahre alt, ne? Ja, ich bin 28. Ja. Was ist dein Thema? An Life Love spreche ich vielleicht ein bisschen dran vorbei, aber mein Problem ist momentan, ich habe seit 10 Jahren eine Freundin. Ja. Und, sie kam letzten Dienstag bei mir vorbei und ich habe da so ein bisschen mit ihr gefeiert und alles und das Dumme daran war, wir haben rumgeschmust und alles und plötzlich hat sich Sex ergeben, mehr oder weniger. Jetzt mein Problem dabei ist, sie ist in einer festen Partnerschaft und ich bin da irgendwie nicht ganz klar mitgekommen. Moment, das habe ich ja nicht kapiert. Wie lange bist du mit, ich habe gerade gedacht, du wärst ganz lange mit der Frau zusammen. Ja, letztendlich, ich kenne sie seit 10 Jahren. Du kennst sie seit 10 Jahren, aber ihr seid nicht seit 10 Jahren ein Paar. Nein, um Gottes Willen. Nein, achso, also ihr seid nur so gute Bekannte und Freunde. Ja, wir sind sehr gute Freunde. Mhm. Und jetzt ist so nach dem Motto, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Genau, das ist das Problem. Die Richtung. Und jetzt habt ihr miteinander euch Zärtlichkeiten ausgetauscht. Ja, so auf die Art kann man das, glaube ich, sehen. Mhm. Und nun? Hast du denn auch eine feste Beziehung? Nein, Gott sei Dank nicht. Du bist Single. Ich bin Single. Sie aber ist in einer festen Beziehung. Sie ist seit 10 Jahren in einer festen Beziehung. Mhm. Soweit ich das weiß. Und das hat mich irgendwie total aus der Bahn geschmissen. Von wem ging das denn aus? Das ich glaube, das ging eigentlich mehr von beiden aus. Mhm. Weil wir haben beide eigentlich, beide uns nichts dabei gedacht. Wir sind beide mehr oder weniger holterdipolter da reingestürzt. Wie weit ist es denn gegangen? Ja, volles Programm. Also volles Programm. Da war nicht irgendwie, dass da irgendein Bremsen gab. Irgendwo waren wir dann mal an dem Punkt, wir gehen gerade zu weit und am Schluss hieß es dann, wir sind viel zu weit gegangen. Bist du denn jetzt, würdest du sagen, dass sich jetzt irgendwie alles in dir verdreht hat und du eigentlich eingestehen musst, dass du in diese Frau verliebt bist? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Habt ihr danach drüber geredet schon? Wir haben uns gestern Gott sei Dank getroffen und haben drüber reden können, aber es ging von ihr aus und von mir aus genau dasselbe, dass wenn uns jemand am Montag oder vielleicht letztes Wochenende gefragt hätte, beide behauptet hätten, also das wird niemals passieren. Mhm. Steht dir denn der Sinn danach, dass das nochmal passiert? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Und ihr auch? Ich weiß es nicht. Ich meine, sie hat das Problem am Hals, ne? Sie ist in einer festen Beziehung. Für dich ist es ja nicht so problematisch. Für mich ist es insofern problematisch, dass ich ihren Freund ja auch erst seit 10 Jahren kenne. Mhm. Ach so, ihr seid quasi, du bist auch mit dem Paar bist du befreundet. Das kommt mit dazu, ja. Mhm. Das ist natürlich dann wirklich ein Problem. Ist die Frage. Also wenn du nicht verliebt bist in sie, finde ich, kann man an sich halten und das kann man runterschrauben. Oder man kann davon ablassen. Ja, das Problem bei mir dabei ist, ich habe sie wahnsinnig gern, aber ich möchte ihre Beziehung nicht kaputt machen. Dann lass die Finger von der Frau. Einfache Sache. Das ist einfach gesagt, ja. Getan. Ja, ist mir schon klar. Ja, aber nee, ich stehe da auch mit gemischten Gefühlen. Deshalb habe ich dich vorhin auch gefragt, ob du in diese Frau verliebt bist letztendlich, ob du sie liebst letztendlich. Wenn du sie liebst, sind diese Karten ganz anders gemischt. Wenn du sie nicht liebst, finde ich, dass du so viel Disziplin haben solltest und die Finger auch aus der Beziehung lassen solltest. Ja, aber von hier aus kommt es mir so vor, als ob sie da gar nichts dagegen hätte. Mhm. So signalisiert sie das dir? Es kommt mir so vor, ja. Mhm. Ist denn die Beziehung zwischen den beiden auch nicht mehr so richtig rosig und richtig in Ordnung? Also letztendlich, sie behauptet, es sei alles in Ordnung, aber auf der anderen Seite kann ich das nicht ganz glauben. Wärst du denn gerne mit dieser Frau zusammen? Sie ist ein Spitzentyp. Ist ein Spitzentyp? Sie ist ein absolut Spitzentyp und das ist das, was mich, ich habe nach meiner letzten Beziehung eigentlich keinen Bock auf irgendwas wahnsinnig Enges. Mhm. Und auf der anderen Seite ist mir das schon recht und auf der anderen Seite sage ich mir, ich suche aber auch jemand, der für mich da ist. Mhm. Ich hätte gern eine Beziehung, die zwischen Nähe und Distanz irgendwo variiert. Aber dennoch scheint mir das nicht so, als sei das wirklich die große Emotion zwischen euch beiden, sondern da ist so viel Vertrautheit und so viel Kennen miteinander und voneinander. Es ist letztendlich eine moralische Frage, die du für dich klären musst, ob du deinen Freund, das ist dann ja auch ein Freund, ob du den letztendlich hintergehen willst. Das Hauptproblem hat sie, weil sie steht in dem größten Gewissenskonflikt, weil sie geht richtig fremd. Sie betrügt ihren Partner. Ja gut, sie hat mir aber auch erklärt, dass er des Öfteren fremdgegangen sei und dass das für sie also nicht so die moralische Frage sei. Mhm. Also ich würde da ja eher dazu neigen, dass du da deinem Gefühl nachgehst und dass sie das dann entscheiden muss, ob sie, wie weit sie sich dann in diese ganze Geschichte einlässt. Aber ich kann nicht beurteilen, wie eng du mit diesem Mann wiederum befreundet bist. Ist eine schwierige Situation. Ja, wir haben so Distanzbeziehungen, kennen uns zwar, das ist echt in Ordnung. Mhm. Man kann auch öfters mal ein Bier zusammen trinken gehen, aber ansonsten ist es nicht so dicke Freundschaft. Das ist nicht die dicke Freundschaft, ja, ich verstehe. Dann geh deinem Herzen nach, Thomas. Dann geht deinem Herzen nach. Alles klar. Und dann soll sie sehen, wie sie damit dann. Sie muss es auseinanderfusseln letztendlich. Schwierige Lage. Alles Gute. Danke. Tschüss, Thomas. Tschüss. Silvia, 49 Jahre alt. Hallo, Domian. Silvi, ne? Bitte? Silvi, sage ich zu dir. Silvi, ganz ja. Genau, exakt, so ist es. Hi. Hi. Ja, also ich habe eigentlich kein großes Problem, aber es ist etwas sehr Lästiges und ich denke, du brauchst auch mal was Harmloses in deiner Sendung. Ja, es gibt ja viele harmlose, nette Sachen. Okay. Ja, also mir geht es so, dass meine Stimme also ständig Anlass bietet, den Männern zumindest mir zu sagen, also dass ich eine unheimlich geile Stimme hätte. Und das ist so, anfangs fand ich das ganz lustig. Und es hat mir auch Spaß gemacht, obwohl ich mich damit eigentlich nie so identifizieren konnte. Aber es ist ein Kompliment. Es ist sicherlich teilweise eins, aber es ist also schon irgendwo ja fast ein wenig witzig, wenn ich zum Beispiel beim Versandhaus etwas bestelle. Und es ist ein Typ dran und der sagt dann, ich will ja nicht aufdringlich sein, aber darf ich Ihnen mal was sagen? Und dann weiß ich exakt, was kommt. Ich muss also nicht überlegen. Silvia. Ja. Ich möchte ja nicht aufdringlich sein. aber ich muss dir mal was sagen. Also diese Stimme, also du weißt, ne? Ist was dran? Aber es ist wirklich, ich finde die klasse, die Stimme. Ich meine, ich traue mich ja gar nicht, das zu sagen jetzt. Nee, das ist okay. Also du hast eine tolle Stimme. Punkt aus. Einfach, das ist doch ein tolles Kompliment. Ich denke, teilweise ist es das auch, aber es ist wirklich so, wenn du also an nichts Böses denkst, egal ob also auch die Telekom, keine Werbung, Gottes Willen, bei mir anruft und egal wer, und der Typ sagt, also sie haben einfach eine geile Stimme. Mhm. Und wirst du da vielleicht sogar abgestempelt so ins Milieu rein? Ich habe so ein bisschen Angst drum. Also ich denke immer, es ist so, ich meine, inzwischen glaube ich ja dran. Das kann mir nicht jeder rein zufällig sagen. Mhm. Obwohl es mir immer wieder so geht, wenn ich meinen RB bequatsche, denke ich, um Gottes Willen, sehen Sie, die raucht weniger. Geht es denn nur, erfährst du diese Reaktion nur bei Telefonaten oder auch so im wahren Leben? Auch live natürlich. Im wahren Leben ganz auch, klar. Ja. Und es ist auch so, darauf schließe ich, dass du auch eine sehr attraktive Frau bist. Ich denke ja. So, muss ich jetzt einfach. Ach, ich liebe die Frauen, die selbstbewusst sagen, ich bin eine tolle Frau. So muss das sein. Doch, ist so. Also ich denke, es ist dir jetzt gelogen. Also ich weiß, dass ich schon nicht zu den Unattraktiven bin. Aber ist es nicht ein bisschen kokett, wenn du dich darüber dann aufregst oder ein bisschen? Das ist einfach zu viel. Weißt du, ich denke, zu viel ist nie gut. Mhm. Na, vielleicht zu viel Sex, aber damit wir auch mal beim Thema bleiben. Aber es ist vielleicht zu häufig halt einfach. Rauchst du denn wirklich viel? Ich rauche sehr viel. Ja, das wird dadurch noch ein bisschen unterstrichen. Ne? Ich denke, also es ist außerdem so eine Stimmbandgeschichte. Ich habe also eh Knötchen und ich weiß, aber meine Stimme war also immer leicht. Ich denke immer so in der Richtung schon. Ja. Was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich bin was ganz Solides im öffentlichen Dienst. Du bestünde ja vielleicht die Möglichkeit, im öffentlichen Dienst verdient man ganz gut, aber man verdient ja nicht die Masse, ne? Wissen wir ja alle. Ich wüsste es. Du könntest ja ein bisschen mehr verdienen, ne? Es gibt ja sowas wie Telefonsex. Es ist mir auch schon sehr häufig gesagt worden und mir ist auch klar, dass ich damit eine Menge Geld verdienen kann. Aber ich brauche es nicht. Nee, das war jetzt auch nicht so ganz ernst gemeint. Also wenn das nicht dein Ding ist, sollte man das auf keinen Fall machen. Nein, ich hätte also keine Probleme. Ich bin auch nicht verklemmt, aber es ist einfach nicht nötig und es ist okay. Hast du denn schon mal auch gute Erlebnisse? Hast du denn mit dieser tollen Stimme auch schon mal wirklich dann Männer erobern können, die du haben wolltest? Ja. Also das ist so. Ich denke, das ist auch wirklich ein Plus. Also das ist mein Plus unter anderem. Also es gibt sicher so ein paar Schattenseiten. Ich finde die Sonnenseiten überwiegen bei deiner Stimme. Danke. Und sei glücklich, dass du sie hast. Und ich wünsche dir viel Erfolg weiter mit der Stimme. Danke. Und lass dich nicht nerven von irgendwelchen blöden Leuten, die am Telefon dich da anpöbeln. Ja, manchmal erwischt man mich halt auf dem linken Fuß. Ich muss allerdings sagen, du hast auch eine geile Stimme. Hey. Hast du wirklich. Und du hast mir übrigens auch heute bei Harald Schmidt gut gefallen. Ich danke dir vielmals. Okay, tschüss, Silvi. Tschüss. Ciao. Wer alles Harald Schmidt heute geguckt hat. Ich glaube, die Publikumsschichten überschneiden sich auch. Ne? Hier von Domian und Schmidt. Er hat natürlich viel mehr. Logisch, klar. Aber ich glaube das schon. Jetzt haben wir Holger. Ja. 20 Jahre alt. Und da ist noch jemand bei dir. Der heißt Christian. Stimmt das? Richtig. Wie alt ist der Christian denn? Der Christian ist 2 Jahre jünger als ich. Ja. Jetzt rede ich aber erstmal mit Holger. Ne? Ja. Was ist denn das Thema, Holger? Ja, wir haben Probleme. Und zwar bei uns kriselt das ganz gewaltig. Weil, ich meine, wir kennen uns schon 2 Jahre. Mhm. Nur mittlerweile, wenn wir intim werden. Also ihr seid ein schwules Paar. Ja. Mhm. Dann verlangt er so ziemlich krasse Sachen von mir mittlerweile. Der Christian. Ja. Also muss ich dich natürlich fragen, damit wir richtig reden können, was er von dir verlangt. Ja, das sind so Sachen, das hat erst angefangen, hat er mit so, weiß ich nicht, so ganz normal mit Klaps und dann mit Fingernägeln, mit Kratzen, ja, und dann ist er später mal auf die Idee gekommen, ach, wir könnten doch mal Nadeln benutzen. Mhm. Und ja, er findet das dann unheimlich gut, wenn er mich damit dann, ja, so pieksen kann. Erst hat er nur gekratzt, dann hat er angefangen zu pieksen. Und also er will dich pieksen, er fordert nicht von dir, dass du ihn piekst. Nee, aber das geht jetzt weiter. Jetzt ist er dann auf die Idee gekommen, wie das mal ist mit Wasser, so mit kochendem Wasser und so weiter und so fort. Hä? Mit kochendem Wasser? Ja, nur, weißt du, ich stehe irgendwo auf dem Standpunkt, weiß nicht, er verlangt von mir, dass ich tolerant sein soll, aber eigentlich müsste er mir doch gegenüber tolerant sein. Ja, jetzt erklär mir bitte, was er mit kochendem Wasser macht. Ja, gemacht hat er zum Glück noch nichts, aber er will. Und zwar denkt er mir, das über irgendwelche Körperteile zu schütten. Über das entscheidende Körperteil? Soweit haben wir noch nicht geredet, aber ich hoffe mal nicht. Holger, für dich ist das alles kein Thema, das ist nicht dein Ding. Du hast da sexuell an diesen etwas gewalttätigeren, sadistischen Sachen keinen Spaß, ganz eindeutig. Nein, ich will das nicht. Du willst es nicht? Nein, das ist ja auch das Problem. Nur, ich meine, ich liebe den ja. Nur, wenn das so weitergeht, bei uns geht es drunter und drüber. Ich kann das so nicht. Jetzt gib mir mal Christian. Ja. Mhm. Ja, hi Domian. Hi Christian. Stimmt das alles so, wie Holger es gerade erzählt hat? Ja, klar. Ist schon war irgendwie, das ist so das Problem irgendwie auch bei uns. Also ihr seid 2 Jahre zusammen. Anfänglich habt ihr ganz normalen Sex miteinander gehabt? Ja, wir haben so erforscht, oder? Weißt du, ja. Mhm. Und dann war schon klasse und so, und aber... Wie bist du denn jetzt auf den Trip gekommen, dass du solche Dinge gerne magst? Ja, so durch Zufall, weißt du, so... Wir haben uns da so gekabbelt und so, und dann so kratzen und so. Da weiß ich, das hat mich dann irgendwie... Das fand ich total gut und so. Und dann, hat dich angetaunt, wenn du ihn kratzt? Ja, dann habe ich das so provoziert, ihn mal öfters gekratzt und so, und dann haben wir so gejaucht und so geschrien und so, und dann das fand ich total gut, weißt du, das ist total anders, das kann man nicht beschreiben, das ist einfach nur, weißt du, das ist... Okay, ja, das gibt nun halt Leute, die auch so stehen, das mag ja auch sein. Das Problem ist natürlich jetzt zwischen euch beiden, wenn er überhaupt nicht drauf steht. Du kannst es ihm ja nicht erzwingen, dass er das schön findet. Ja, das tut mir ja auch leid, aber weißt du, das kam so spontan, weißt du, so auch... Jetzt mit dem Wasser und so hatten wir überlegt, hier kochen und so, ne? Und dann was willst du denn wollte mit ich so. Was ja, da kam ich so spontan auf die Idee, weißt du, und dann aber hat er gleich Nein gesagt, und dann haben wir auch natürlich nicht, also ne, da, aber ja, und ansonsten. Was wolltest du mit dem kochenden Wasser denn machen? Ja, so, weiß nicht, so ein bisschen verschütten, so, weiß ich nicht. Also, Fall ist für mich völlig klar. Das ist nicht direkt so oder so, ne, weil das will ich ja auch noch benutzen und so. Aber Christian, für mich ist der Fall völlig klar. Du stehst auf solche Sachen. Ja. Das will ich gar nicht groß bewerten. Mhm. Aber du musst absolut respektieren, wenn dein Freund darauf nicht steht. Und wie er mir das gerade gesagt hat, gibt es da keine Diskussionsebene. Er steht einfach nicht drauf, basta. Ja, aber weißt du, das ist so, das geht dann auch mit mir durch, weißt du, das ist total schlimm. Ja gut, aber da gibt es kein Aber. Entweder, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du liebst deinen Freund und dir ist an der Verbindung was gelegen und du lässt diese Art... Ja, darum rufen wir ja auch an, ne, weißt du so. Und du lässt diese Art deiner sexuellen Leidenschaft aus der Beziehung raus. Mhm. Oder wenn dir das so extrem wichtig ist, dann habt ihr beiden keine sexuelle Grundlage mehr. Ja, aber weißt du, ich liebe ihn ja auch, und aber weiß ich jetzt das so mit dem, weißt du, mit dem Sado wollte ich jetzt nicht so sagen, aber das mag ich halt auch, weißt du, das ist schon super. Ja, ich habe das jetzt verstanden, aber du hast mich ja auch verstanden. Du, wenn er nicht so ist, dann ist er halt nicht so. Du kannst es nicht erzwingen, das ist so. Ja, klar. Das heißt, an dir liegt es, dich zu verhalten. Ob du das unterdrücken kannst oder ob es so stark ist, dass du es nicht unterdrücken kannst, und dann ist eure Beziehung, hat die keine Zukunft mehr, keine Perspektive. Ja, schade. Ja. Also ich kann Holger nur unterstützen. Und ich finde auch, du solltest da keinen Druck ausüben auf Holger. Du musst das respektieren. Das ist ganz klar meine Meinung. Und mehr gibt es da und habe ich dazu auch nicht zu sagen. Mein Lieber. Versuch das ja auch mal so, weißt du, aber das ist... Ja. Keine Wiederholung, wir drehen uns im Kreis. Ich habe es dir klar gesagt, was ich denke, und ich glaube, es ist auch wirklich völlig in Ordnung so. Mhm. Auf dass ihr euch arrangiert in irgendeiner Weise und dass die Liebe gerettet werden kann zwischen euch. Ich glaube, der Holger will ich nochmal. Ja, ganz schnell. Hm? Holger. Ja. Also lass keinen Druck auf dich ausüben. Er muss das respektieren, dass du das nicht möchtest. Nein, ich will das ja auch nicht. Und weiß nicht, ich finde das... Weiß, ich habe gedacht, jetzt... Ich wollte mal, dass auch mal eine andere Person da was zu sagen. Also du hast ein absolutes Recht darauf, dieses abzulehnen. Und dann muss Christian sich jetzt irgendwie halt dementsprechend verhalten. Okay? Ja. Alles Gute euch beiden. Ja, danke. Tschüss. Schatz. Danke. Ich bin ein Schatz, sagt er. Das möchte ich nochmal hören. Jasmin, 17. Hi. Ja, hallo. Hallo, Jasmin. Soll ich etwas zum Life Love zu sagen? Hast du? Ja. Sag es. Ich habe vor circa 2 Jahren habe ich sowas mitgemacht. Mhm. Da habe ich mit meinem Freund vor ein paar Kumpels miteinander geschlafen. Mhm. Warum habt ihr das gemacht? Wir hatten einfach Lust dazu. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Irgendwie, für mich war das irgendwie erregend und ich habe mich echt toll dabei gefühlt. Wie viele Kumpels waren dabei? 9 Kumpels. 9 Kumpels? Mhm. Wie lange dauerte die Session? Wie bitte? Wie lange dauerte die ganze Session? Eine halbe Stunde ungefähr. Eine halbe Stunde. Würdest du es oder hast du es dann nochmal gemacht danach? Nein, danach ist es mit meinem Freund auseinandergegangen. Aber du würdest nicht Nein sagen, wenn sich dann nochmal was Neues ergeben würde? Nein. Das ist ja interessant. Wir haben leider keine Zeit mehr, aber du hast das Wichtigste gesagt. Und ich danke dir für deinen Anruf. Jasmin, alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. 9 Kumpels hatten wir bei ihr Späßchen. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Hans-Jürgen Wilde, bei Roland Lohr, bei Tom Bildhauer, Jan Hölz, Katrin Heckmann, Marco Rösseler und Peter Ofsianowski. Unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema verhängnisvolle Affären. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ich werde nicht erwachsen. Ich wünsche euch ein richtig schönes Wochenende und wir werden alle am Dienstag natürlich Harald Schmidt einschalten. Wir sind gespannt auf das Resultat. Ich werde euch Montag noch mal darauf hinweisen. Schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.